Was immer Deutschland tut, es wird in den Augen seiner Kritiker stets zu wenig sein. Diese werden erst ruhen, wenn Deutschland für alle Staatsschulden im Euroraum vollständig haftet. Hier wurde erneut das seit den Verhandlungen über den Maastricht-Vertrag bewährte Muster deutlich. Deutschland gibt materielle Zusagen im Austausch gegen Versprechungen finanzieller Solidität. Das Problem ist nur, die materiellen Zusagen summieren sich auf und werden auch sämtlich eingelöst, während die als Gegenleistungen gemachten Versprechungen einem schnellen moralischen Verschleiß unterliegen, ohne dass sie jemals eingelöst werden. Jede Erneuerung der immer selben Versprechungen wird mit einer erneuten materiellen Leistung Deutschlands bezahlt. Der völkerrechtliche Vertrag ist ja wie bereits beschrieben nichts als der x-te Versuch, den Stabilitätsversprechen des Maastricht-Vertrages doch noch Geltung zu verschaffen. Der ESM ist ein politisches Instrument, entweder die gemeinsame Haftung für die Schulden der Euroländer durch die Hintertür einzuführen oder einen Einstieg in eine Transferunion zu schaffen. Wie bereits dargelegt, hat es jedes Euro-Mitgliedsland durch seine souveränen Entscheidungsmöglichkeiten über Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich selbst in der Hand, seine Finanzierungsdefizite oder Überschüsse nach Belieben zu steuern. Wenn es diese Aufgabe verantwortungsbewusst wahrnimmt, wird es niemals in die Lage kommen, seine Kapitalmarktfähigkeit zu verlieren. Und auch die von ihm zu zahlenden Zinsen werden, mal höher und mal niedriger, immer im tragbaren Bereich bleiben. Weil die Gestaltung von Einnahmen und Ausgaben in der souveränen Entscheidung des Landes steht, kann auch quasi definitorisch niemals Illiquidität entstehen. Der erste Rettungsschirm vom 7. Mai 2010 war in voreiliger Panik unter dem Druck des EZB-Präsidenten Trichet gespannt worden. Griechenland war damals bereits eigentlich insolvent. Da hatte das erste Rettungspaket nur den natürlichen Gang der Dinge aufgehalten. Portugal und Irland hätten bei glaubhaftem staatlichen Handeln allenfalls eine Phase stark erhöhter Zinskosten bei neuen Krediten akzeptieren müssen. Was wäre daran so schlimm gewesen? Ordnungspolitisch verträglich ist ein ständiger Krisenmechanismus nur, wenn er dazu dient, staatliche Haushalte nach einer Insolvenz aufzufangen. Der ständige Krisenmechanismus ohne Insolvenzregelung würde zu einem fortwährenden Kreditmechanismus degenerieren und der Grad an Finanzmarktstabilität würde nicht zu, sondern abnehmen. Das dürfte schließlich dazu führen, dass eine zunehmende Anzahl von Mitgliedstaaten sich für die Aufstockung des Krisenmechanismus und für die Einführung weiterer Transfermechanismen aussprechen wird. Anfang 2011 schien diese Warnung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium noch übertrieben zu sein. Im Frühjahr 2012 ist sie das nicht mehr. Erich Wede zitiert als Kommentator zur Philosophie der Rettungsschirme den britischen Wirtschaftsphilosophen und Soziologen Herbert Spencer, der Ende des 19. Jahrhunderts in einem Essay über Money and Banking schrieb: "The ultimate result of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools." So gesehen sind wir dabei, ein Europa der Narren zu schaffen.